Scherzo in die Werke von Schubert geben und ihn damit das vermitteln, was wir so gerne mögen, ein bisschen eingeführt werden. Wir wollen heute nicht diskutieren, wir wollen lauschen. Aber nicht nur, am Ende wollen wir dann uns in einem netten Zusammensein im Restaurant dieses Hauses treffen. Ich bitte Sie, dass Sie uns das und eine Erfindung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Man weiß nicht genau, wer der Erste war. Der Vater Mozart mit seinen beiden Kindern, für den das eine willkommene Bereicherung seines manchmal etwas qualitäthaften Repertoires war. Oder Johann Christian Bach. Jedenfalls entsteht dabei eine eigentlich eigentümliche, wenn ich mich so hochtrabend ausdrücken darf, Dialektik. Es sind zwei Spieler an einem Instrument. Es bleibt eins und sind zwei. Zwei bleibt eins. Und so kann das Instrumentarium, wenn ich mal so sagen darf, auch in der verschiedensten Weise tätig werden. Es kann ein tiefes gegen ein hohes Klavier geführt sein, oder es kann eine Art Überklavier geben mit gewaltigen Akkordsäulen, oder endlich, da die Spieler ja zusammen vier Hände haben, kann es auch eine Art Streichquartettklang ergeben. Der Grund dafür, dass Schubert eine so große Anzahl von höchst bedeutenden Stücken, tiefsinnigen und schweren Stücken für diese Besetzung geschrieben hat, ist wohl darin zu suchen, dass er einem sozialen Stand angehörte, der nicht gerade bevorzugt war. Die Ausstattung war sehr bescheiden, es dürfte kaum Häuser gegeben haben in seinen Kreisen, wo zwei Instrumente gewesen waren. Also nutzte man das eine Instrument außerordentlich aus. Und dann wurde es bald Mode, besonders im Unterricht und auch, dass Freunde zusammen musizierten. Nun, der Dichter Grillparzer hat zu Schuberts Tod bemerkt, der Tod begrub hier einen reichen Besitz und schönere Hoffnungen. Und wir finden heute, dass es eine große Verkennung ist, so etwas zu sagen. Lange Zeit im 19. Jahrhundert und beim Publikum und auch heute noch ist die Aura des Unvollendeten, das leider nicht ganz fertig geworden, um Schubert herum. Und es ist wahr, es gibt eine erstaunliche Menge an Fragmenten, wir werden bald ein solches Spiel, einzelnen Sätzen oder auch manchmal nicht zu Ende geschriebenen Sätzen. Aber wir sehen das Fragmentarische bei Schubert, besonders beim letzten Schubert, heute nicht mehr negativ, sondern wir erkennen die Vollendung im nicht zu Ende gebrachten. Und vielleicht spricht das Fragment Schuberts Geist wahrer aus, als es viele fertige Werke, die es natürlich auch gibt, könnten. So ist es nicht ohne Grund, dass die unvollendete Sinfonie eine so große Stellung einnimmt. Wir hören zuerst ein Stück aus dem Jahre 1828, ein Allegro in A-Moll, hier nämlich Original. Und wir können sagen, hier ist eine Umdeutung der Sonatenform geschehen, die ja bei Beethoven dramatisch ist, ein Ziel zutreibt. Das ist bei Schubert nicht der Fall, sondern wenn man einen Vergleich geben will, dann könnte man sagen, Schubert ist der Wanderer, der im Kreise herumgeht, das auch in den großen Zyklen so, der ist ja die Hülle an die Winterreise und so weiter. Und wenn Sie fragen, zwischen welchen Polen wandert dieser Wanderer, so würde ich immer bei Schubert sagen, ist eine Wanderung zwischen Realität und Utopie. Wobei ich Sie bitte, Utopie zu verstehen, im Sinne, in dem Ernst Bloch dieses Wort angewendet hat. Das heißt, etwas, das sein könnte, aber nicht ist, aber wirklich sein könnte. Diese Wanderung, die dieses erste Stück darstellt, stellt sich dar wie eine Wanderung auch sonst etwa im Gebirge. Der Wanderer sieht dieselben Berge, aber immer wieder in neuer Perspektive, in neuen Farben, in neuen Beleuchtungen. Das ist das Erregende bei einer Wanderung. Und nicht, dass man möglichst schnell zum Ziel kommt. Und ich würde sagen, diese Behäbigkeit, diese Behaglichkeit, die hören wir auch bei Schubert. Auch in einem so dramatischen Stück wie diesem. Realität ist alles, was stürmisch klingt. Der Verleger hat den etwas ungeschickten Titel Lebensstürme beigesteuert. Schubert hat ihn nicht, so hat die Stück nicht so genannt. Aber das reale Bewusstsein spricht sich aus etwa am Anfang. Schubert hat einmal wirklich von einer miserablen Welt, in der er sein müsste. Also es ist nicht einfach eine Abspiegelung der Realität, sondern so sieht Schubert die Realität. Und dann das zweite Thema, die Utopie. Es klingt folgendermaßen, in einer völlig fernen Tonart. Eben hatten wir A-Moll, jetzt haben wir As-Dur. Eigentlich eine Art von Choralhorizont heißt. Immer wieder kommen diese feierlichen Akkordklänge. Dieser Choralhorizont scheint mir überhaupt beim letzten Schubert sehr häufig da zu sein. Etwa denken Sie an die Winterreise, drei Sonnenseiten am Himmel stehen. Das sind auch wie ein Bläserchoral klingt der Satz. Und so könnte man vielleicht sagen, zwar hat das Subjekt nichts zu hoffen bei Schubert. Aber trotzdem steht dieses Subjekt vor einem helleren Horizont, der es umgibt. Und so, glaube ich, ist die Stimme auch gemeint. Ja.